Besonders liebte das kleine Gespenst die Mondnächte. Es turnte hoch oben auf den Mauern, die dann silbrig aussahen, und hüpfte von einem Dach zum anderen. Die Mondstrahlen ließen es aufleuchten, weißer als eine Wolke Schneestaub. Ja, das ist herrlich. Wie schön ist es auf Burg Eulenstein, wenn der Mond scheint. So wunderschön. Manchmal spielte das kleine Gespenst mit den Fledermäusen, die nachts aus ihren Schlupfwinkeln kamen und um die Türme der Burg flatterten. Gern beobachtete es die Mäuse und Ratten, die durch die Kellerfenster rein- und raushuschten. Oder es hörte sich ein Katzenkonzert an. Ach, das ist wahre Kunst. Sind am Himmel keine Wolken, glitzern prachtvoll alle Sterne, dann will ich sofort ins Freie, ich hab Mondschein doch so gerne. Gleich mach ich mich auf den Weg, um meinen besten Freund zu sehen. Ich besuch ihn möglichst oft, weil wir uns wunderbar verstehen. Gar nicht weit vom Schloss wohnt er im dichten Eulenberger Wald, ist äußerst liebenswürdig, vornehm und gewiss schon ziemlich alt. Der hohle Baumstamm einer Eiche dient ihm dort als Domizil. Er lässt sich von keinem duzen, das entspricht nicht seinem Stil. Wir sitzen dann auf einem Ast am Baum, erzählen uns Geschichten. Jeder von uns beiden hat dann stets so manches zu berichten. So wie ich liebt er die Nacht, tagsüber braucht er seine Ruhe. Mein bester Freund ist ein Uhu, der Uhu-Schuhu. Der Uhu-Schuhu freute sich jedes Mal, wenn ihn das kleine Gespenst besuchte. Auch er schlief am Tag und erwachte erst gegen Mitternacht. Er war alt und sehr weise und achtete streng darauf, dass man ihm stets mit der nötigen Ehrerbietung begegnete. Selbst von dem kleinen Gespenst ließ er sich nicht duzen. Gewöhnlich setzte sich das kleine Gespenst neben den Uhu-Schuhu auf einen Ast und dann erzählten sie sich zum Zeitvertreib Geschichten. Guten Abend. Wie geht's? Oh, danke bestens. Guten Abend. Sie wollten mir, wenn ich mich recht erinnere, einmal die Sache mit dem schwedischen General erzählen. Hieß er nicht Borstensson? Torstensson hieß er. Torsten Torstensson. Oh, und wie war das mit dem? Das war eigentlich lustig, wissen Sie? Es ist ja nun 325 Jahre ist es nun her. Nächsten Monat, am 27. Juli, da jährt es sich. Damals kam dieser Torstensson eines Tages mit seinen Soldaten aus Schweden her angerückt. Fußvolk, Kanonen und Reiterei, viele tausend Soldaten und Offiziere. Die haben rund um die Burg und das Städtchen ihre Zelte aufgeschlagen und dann haben sie Laufgräben ausgehoben und Schanzen gebaut. Und natürlich haben sie ihre verdammten Kanonen aufgefahren und haben die Burg und das Städtchen beschossen. Ich stelle mir vor, das war wenig angenehm. Wenig angenehm, einfach ekelhaft war es. Dieser Kanonendonner dauernd und das Krachen und Splittern im Mauerwerk, wenn die Kugeln einschlugen. Eine halbe Woche lang habe ich diesen Höllenlärm über mich ergehen lassen. Dann war ich es satt. Und? Haben Sie was dagegen tun können? Ja, sicher. Ich habe mir diesen Torstensson einmal vorgeknöpft. Gleich in der nächsten Nacht bin ich zu ihm hin, in das Generalzelt, und habe ihm meine Meinung gesagt. Oh. Standen denn keine Wachen vor seinem Zelt? Und ob da Wachen gestanden haben? Ein Leutnant mit 20 Mann. Oder lassen Sie es 25 gewesen sein. Sie wollten mich aufhalten und haben mit ihren Säbeln und Spießen nach mir gestochen. Und der Leutnant hat sogar die Pistole gezogen und einen Schuss auf mich abgefeuert. Aber Sie wissen ja, Säbel und Spieße können mich nicht verletzen und auch Kugeln nicht. Das geht alles durch mich hindurch, wie durch Rauch und Nebel. Ja. Man hat sie also nicht hindern können? Nein, ich bin in das Generalszelt hineingehuscht. Und der General? Der hat da gestanden, barfuß, im spitzenbesetzten Nachthemd und hat mit den Zähnen geklappert und grässliche Angst gehabt. Und dann ist er vor mir auf die Knie gefallen und hat um Gnade gebettelt. Verschone mich, hat er gerufen, verschone mich. Ich will alles tun, was du von mir verlangst. Da habe ich ihn beim Kragen gepackt und ein bisschen gebeutelt. Das möchte ich aber auch hoffen, habe ich ihm geantwortet. Morgen früh rückst du ab von hier und lass es dir ja nicht einfallen, jemals wiederzukommen. Verstanden? Lass dir das bloß nicht einfallen. Oh, Donnerwetter. Und Thorstenson? Hat er pariert? Und wie der Thorstenson pariert hat? Am nächsten Morgen, wie gesagt, am 27. Juli, ist er mit seiner Armee abgezogen. Und? Er ist tatsächlich nie mehr wiedergekommen? Tatsächlich nie mehr. Das war ja eine großartige Sache. Schade, dass die Geschichte schon zu Ende ist. Eine Zeit lang hockten die beiden Freunde schweigend auf ihrem Ast und blickten ins Tal hinunter. Auf den Fluss, der im Mondlicht schimmerte, und auf die Türme und Dächer des Städtchens Eulenberg. Schön zuzusehen, wie da unten die späten Lichter ausgehen. Hier eins und dort das nächste. Schade, dass ich den Fluss und das Städtchen immer nur nachts sehe, wenn der Mond scheint. Und niemals bei Tageslicht. Reden wir nicht vom Tageslicht. Mir tun bei dem bloßen Wort schon die Augen weh. Ich finde, der Mondschein ist hell genug. Heller mag ich es gar nicht. Und trotzdem möchte ich einmal die Welt bei Tag erleben. Ein einziges Mal nur. Bloß um den Unterschied kennenzulernen. Ich könnte mir denken, dass das sehr lehrreich wäre für mich. Und sehr aufregend. Puh. Wie kommen Sie bloß als vernünftiges Gespenst auf so ausgefallene Wünsche? Glauben Sie mir, lieber Freund. Ich bin einmal bei Tageslicht unterwegs gewesen und habe für alle Zeiten genug davon. Oh, davon weiß ich ja gar nichts. Das müssen Sie mir erzählen, Herr Schuhu. Also, es war in meinen jungen Jahren. Damals unternahm ich von Zeit zu Zeit ausgedehntere Flüge in die Umgebung der Burg Eulenstein, teils um zu jagen und teils aus Neugier. Dabei ist es mir tatsächlich einmal passiert, dass ich mich in der Zeit geirrt habe. Oh. Und was meinen Sie?